Hi, hallo hier beim offenen Treffen vom Landesverband Rheinland-Pfalz. Wir wollen heute reden über viele Fragen zum Thema Meinungsbildung. Wie kriegen wir Debatten irgendwie so organisiert, dass wir die wichtigsten Meinungen prägnant herausarbeiten, dass die Diskussion nachvollziehbar ist, dass wir das Ganze irgendwie gesittet abgehen lassen und dass das Ergebnis noch verständlich wird und wie es entstanden ist, wenn man nicht am Prozess beteiligt war. Wir haben uns auf folgenden Diskussionsmodus geeinigt. Meldungen, Wortmeldungen im Pet-Chat. Bitte keine anderen Beiträge in den Pet-Chat packen. Kommentare oder sonst das, was man sich merken möchte, im Pet ab Zeile 17 unter der gestrichenen Linie. Und wir versuchen, die Argumente oder Vorschläge, die gemacht werden, unter unsere vier Punkte in den Zeilen 8 bis 11 als Untergliederung dazu machen. 2 Minuten Dauer der Wortbeiträge, also anders als meiner jetzt. Und bitte nicht nochmal sagen, was schon gesagt wurde, wenn irgendwas besonders wichtig ist oder sowas, einfach im Pad mit einem +1 in der entsprechenden Farbe markieren. Wir haben die erste Wortmeldung von Reinhard. Also guten Abend, Reinhard K.V. Duisburg, Folgendes. Also ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, das Pad ist ein sehr gutes Medium, um seine Meinung gut zu tun, reinzusetzen. Habe ich als sehr produktiv erfahren, das kann man mal festhalten, als Erfahrungswert von mir in den letzten 2 Jahren, seit Sommer 2012. Seitdem bin ich Mitglied. Alle Veranstaltungen, die ich so miterlebt habe, Wahlveranstaltungen und dergleichen, sind meiner Meinung nach gesittet abgelaufen. Also ich kann dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich wollte mich mal beenden für heute. Im Moment. So, ich halte das mal fest. Wir haben keine weitere Wortmeldung. Wir haben noch keine Wortmeldung. Der Blocks. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann würden wir jetzt erstmal schauen, was denn jetzt überhaupt die Punkte sind, die man verbessern müsste, oder? Das könnte zum Beispiel etwas sein, was unter diese Punkte passt, ja. Also könntest zum Beispiel sagen, im Moment, also bei ganze gesittet abgehen, heißt im Moment werden zu viele Schimpfworte benutzt. Das würde jetzt zum Beispiel da reinpassen, ja. Ja, oder ein Problem, das da auch arg mit reinspielt, finde ich, ist eben auch, dass wenn viele Leute dran teilnehmen wollen, dass dann eben auf der einen Seite das Problem ist, dass alle sich um die Aufmerksamkeit boxen sozusagen und auf der anderen Seite eben auch jeder irgendwie überflutet wird von diesen ganzen Informationen. Also Informationsüberflutung ist, denke ich mal, jetzt bei so Diskussionen bei uns häufig ein großes Problem. Fühlst du dich mit Aufmerksamkeitsökonomie über Informationsüberflutung, Hahnenkämpfe gut wiedergegeben? Ja, sehr gut. Weitere Wortmeldung. Reinhard. Also, wir sind eine lebendige Partei. Also, in jedem Gremium, also ich mache 20 Jahre Gremienarbeit, ich fange mal so an. Ich mache 20 Jahre Gremienarbeit. Es wird immer wieder irgendwelche Hahnenkämpfe geben. Das kann man nicht verhindern. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist meine feste Überzeugung. Punkt. Wenn nur eine Wortmeldung da ist, macht es doch einfach selbstständig, Blocks. Ach so, alles klar, okay. Ja, also es war jetzt an sich kein Kontra gegen viel Beteiligung, sondern es war vielmehr so gemeint, dass man überlegen sollte, wie man jetzt mit der Informationsüberflutung zurechtkommt und da eben irgendwelche Lösungen sucht. Also nicht in dem Sinne, dass man jetzt Leute ausschließt von der Beteiligung, sondern eher zum Beispiel, indem man Möglichkeiten anbietet, um die Argumente zu filtern zum Beispiel. Also finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Diskussion auf Twitter führt, wie das relativ häufig leider stattfindet, dann hat man das Problem, dass eben dort die ganzen Sachen von den Lesern nicht gut gefiltert werden können. Also ich meine damit nicht, dass man irgendwas zensiert, sondern dass die Leser kaum einen Überblick bekommen, sondern sich eben alle Argumente auf einem Haufen anschauen müssen. Das lässt sich eben leider kaum managen und gerade für die Leute mit wenig Zeit ist das schwierig. Ich würde jetzt mal Informationsüberflutung und Hahnenkämpfe als zwei Themen aufmachen, weil wir das mit den Hahnenkämpfen passt unter gesittet, aber Informationsüberflutung haben wir noch nicht so wahnsinnig, weil es nicht nachträglich ist, was hier schon dasteht, sondern es geht ja eher auch um eine Informationsüberflutung während der Debatte, ne? Ja, genau. Hast du den Eindruck, dass du da Ideen für solche Filtermechanismen einbringen würdest? Achso, entschuldige, Reinhard. Also ich wollte mich ganz vehement gegen Twitter wehren. Twitter, Facebook und all diese Sachen sind nicht für eine Sachdiskussion geeinigt. Über Twitter kann man mal ein Statement abgeben oder eine Meinung oder wie, was auch immer. aber für eine gesitterte Diskussion sind diese Medien nicht geeignet. Punkt. Ich stehe nach wie vor auf Pets oder Real-Life-Treffen oder meinetwegen auch Mumble und dann meinetwegen auch mit Aufnahme, wenn es denn sein muss. Warum sind Twitter und Facebook nicht geeignet? Weil es einfach zu kurzatmig ist, nicht nachhaltig ist und die Informationsüberflutung so groß ist, dass man den Wald vor Bäumen nicht mehr sieht. Es ist Unsinn, darüber irgendwie eine Sachdiskussion, eine vernünftige Sach- oder Fachdiskussion zu führen. Ist Mist. Punkt. Marisa. Ja, ich kann mich nicht. Marisa hatte sich gemeldet, aber bitte entstumm dich, bevor du redest, und den Slash, den interpretiere ich als Wortmeldung. Bitte im Pet-Chat, du bist etwas später gekommen. Danke fürs Aufmerksam machen. Moment, ganz kurz nochmal für die, die jetzt neu hinzugekommen sind. Wortmeldung bitte mit Namen im Pet-Chat. Und wir versuchen zu sammeln, regeln, Kurzbeiträge, nichts sagen, was schon mal gesagt wurde. Marisa. Ja, ich wollte jetzt gerade nur zu Reinhard sagen, alleine mal um das Gesittet und um Aggression, jeden Satz mit, das ist meine Meinung, Punkt zu beenden, finde ich jetzt auch nicht so hilfreich. Lassen wir das unter, aber klar, was gemeint ist, aber wie kann man, kannst du das nochmal ohne direkten Bezug auf den Reinhard formulieren? Also nicht so den Anspruch stellen, dass man absolut Recht hat und keinen Widerspruch duldet. Dann das Slash und dann der Reinhard. Eine Gegenrede. Erst das Slash und dann der Reinhard, bitte. Ja, also ich kann da eigentlich meinen Vorrednern nur zustimmen. Vorweg, es tut mir leid, dass ich jetzt erst jetzt erschienen bin, aber ich habe das leider arbeitstechnisch nicht früher hinbekommen, auch wenn ich mich bemüht habe. Und also das Problem mit Facebook und sowas ist halt, dass keine Vorkehrungen getroffen werden, die in irgendeiner Art und Weise darauf hinwirken, dass das Diskutieren ein bisschen optimierter abläuft. Also dass chronologisch wird gesprochen, das heißt, dass die Inhalte gar nicht aufeinander aufbauen, und wenn irgendwo eine Diskussion anfängt, heißt noch lange nicht, dass sie fortgesetzt wird, wenn sie irgendwo anders dann wiedergeführt wird. Das heißt, in einer Tour wird das Rad neu erfunden, es gibt ganz viele Wiederholungen, dagegen gibt es auch keine Vorkehrungen, und deshalb hat man auch dann eine Informationsüberflutung. Und das ist halt so das Problem mit Diskutieren. Es gibt Grundprobleme, und wenn die Art und Weise, wie man diskutiert, nicht gegen diese Grundprobleme vorgeht, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Diskussionen irgendwie so sind, als wenn man nur so Schall und Rauch von sich lässt. Ob man nur was sagt oder nicht, das ist immer so eine Zeitverschwendung irgendwie. Also nur mal ein kleines Beispiel dazu. Es gab vor 5 Jahren mittlerweile schon eine sehr intensive Diskussion in Nordrhein-Westfalen zum Thema, sollen wir nun Kreisverbände gründen oder sollen wir Crews gründen? Ein ganzes Jahr hat dieser LV sehr intensiv darüber diskutiert und am Ende dann auch tatsächlich einen reiflichen Diskussionsstand und ganz gute Beschlüsse vorhanden gehabt. Und ein halbes Jahr später hat Schleswig-Holstein das 1:1 wiederholt, als hätte sich niemals das in Nordrhein-Westfalen zugetragen. Und das ist so ein radikal großes Problem, da muss man anpacken. Das kann man nicht einfach so weiterlaufen lassen. So, Wortbeiträge wieder etwas kürzer. Du hast genau die Zeile 12, mit der wir in die Diskussion gestartet sind, nochmal repetiert und gesagt, das ist besonders wichtig. Hast du einen Vorschlag, wie man diese Situation verbessern könnte? Ja, also das Entscheidende ist, sowas entsteht, also solche Abläufe entstehen, wenn halt chronologisch strukturiert diskutiert wird oder eventstrukturiert. Aber wenn wir inhaltlich strukturiert diskutieren würden, das heißt, man gliedert die Diskussion nach den entscheidenden Elementen auf inhaltlicher Ebene. Also was ist die Frage? Was ist Vorschlag Nummer 1, 2, 3? Was ist Argument zu Vorschlag Nummer 2? Was ist das Gegenargument? Wenn wir auf die Art und Weise die Diskussion strukturieren, haben wir ein viel, viel geringeres Textaufkommen und man hat einen viel leichteren Einstieg in die Diskussion. Man sieht gleich das Wesentliche, man sieht auch viel leichter, wo noch was fehlt. Und um das vielleicht mal ein bisschen plastischer zu machen, werde ich mal kurz einen Link in den Mumble-Chat posten, wo man sich sowas mal anschauen kann. Oliver, ja, prima, tu das. Tu es nicht in den Mumble-Chat, weil dann sehen wir es nicht, sondern tu es als Beispiel unter dieses inhaltlich strukturierte Zeilen 29 ins Pad. Und wir haben den Reinhard und danach den Piratus. Eine kleine Gegenrede. Ich argumentiere ziemlich klar, und wenn ich Ende sage, heißt das, dass ich mit dem Wortbeitrag am Ende bin. Und ich lasse auch Gegenreden zu, und mit mir kann man auch diskutieren, oder ich lasse mich auch mal überzeugen. Ende. Mein Wortbeitrag ist zu Ende oder so. Piratus. Tobias, bitte auch entstummen vorm Reden. Eine saugute Idee. Ja, ich finde besonders hilfreich, wenn Diskussionen in sich bewertbar sind. Also eine Art Voting-System, das ja die Argumente votet und wo die Leute sich sozusagen einer Meinung anhängen können oder auch sie ablehnen können durch ein Vote. Genauso ist es, finde ich, aus meiner Sicht hilfreich in einer Diskussion jetzt zum Beispiel in einem Mumble, wäre es klasse, wenn es auch so eine Art Vote-Kick gibt. Das heißt, man ein System, das meinetwegen, wenn 3/4 der Anwesenden einen Diskutanten rausschmeißen wollen, weil er sie trollt oder so, dass er dann zum Beispiel rausfliegt. Das finde ich sehr pragmatisch hilfreich, um gute Diskussionen zu führen, weil ich es immer wieder erlebe, dass solche Sachen sehr demotivierend sind, wenn man getrollt wird in einer inhaltlichen Diskussion. Ah, ich habe gerade eben dich falsch verstanden und habe verstanden einen Vote-Click, um sozusagen zu sagen, ich bin mit dem so einverstanden, der braucht jetzt gar nicht mehr weiterreden, weil das einfach super ist und Das könnte man fühle auch ich machen. geflauscht. Aber du hast auch gesagt Vote-Kick, das Ja. heißt auch, dass man rote Karten heben kann. Richtig, aber ich finde diesen Vote-Click auch gar nicht doof. Also, das könnte einem sofort ein Feedback geben für die eigene Meinung, die man präsentiert hat, oder die eigene Position, die man vertreten hat. All sowas, also sozusagen immer ein Rückkanal, könnte sehr hilfreich für Diskussionen sein. So, ich sehe schon, du würdest jetzt ganz, ganz viele grüne Vote-Klicks kriegen und keine Vote-Kicks, wie ich das im Moment sehe. Wir machen das auch im Pad übrigens. Bitte einfach hinter Sachen, die ihr besonders wichtig findet oder unterstützen würdet, 1+1 im Pad. Bitte alle mit Namen. Wir sind ja heute eine unheimlich disziplinierte Gruppe. Ich bedanke mich dafür. Haben wir eine weitere Wortmeldung, Herr Malte? Ja, moin. Gut, das, was Piratus sagt, ist natürlich auch wichtig und richtig, aber es kann meiner Meinung nach auch dazu führen, dass in einem Diskussionsprozess zu früh Entscheidungen gefällt werden, wenn man noch nicht alle Argumente gehört hat. Also es kann ja passieren, dass man jemanden zu früh wegklickt, weil man denkt, das macht keinen Sinn, denen zuzuhören. Und nach einer Weile hätte sich dann herausgestellt, dass er doch was zu sagen hätte. Und also kann man so oder so sehen. Ich wollte eigentlich was Grundsätzliches darstellen. Ich weiß nicht, ob das schon genannt wurde. Wie soll ich das jetzt nennen? Ich nenne das mal Argumente darstellen versus Dialog. Ja, also in einem Dialog hat jeder mehrere Stimmen. Er wiederholt sich, er reagiert immer wieder auf das, was gesagt wird. Während, wenn einfach nur die Argumente dargestellt werden, hat im Idealfall jeder eine Stimme. Ja, so wie das auch manchmal im Parlament ist, im Bundestag oder so. Dort gibt es keine wirklichen Dialoge, sondern jede Partei kommt einmal an die Reihe und stellt in einer vorbereiteten Rede die Argumente dar. Also, ich hatte bei den Piraten in Schleswig-Holstein mal vor etlichen Jahren den Vorschlag gemacht, als es darum ging, als es auch schon darum ging, die Diskussionen auf der Mailingliste. Und da hatte ich den Vorschlag gemacht, dass einfach jeder zu jedem Thema nur eine Stimme hat, also nur einmal etwas sagen darf. Das wurde natürlich mit 99% abgelehnt, weil die Piraten natürlich gerne diskutieren und natürlich gerne einen Dialog zueinander treten und dann etliche Male aufeinander antworten, und irgendwann verliert man natürlich den Durchblick. Also ich bin, das lässt sich jetzt auf verschiedene Arten und Weise umsetzen, aber ich bin ein Freund davon, dass jeder zu einem Thema eine Stimme hat. Und diese Stimme kann ja auch irgendwie ändern, aber dass immer klar ist, ja, welches die Meinung des Teilnehmers ist, ja, dass jeder einfach nur sein Argument einmal vorträgt und dieses ewige ins Dialog treten. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Okay, der Blocks hat seine Wortmeldung zurückgezogen. Haben wir noch eine Wortmeldung für den Chatpad? Nee, im Pet-Chat. Nice. Nur eine kurze Frage bei der Bewertung. Nur Plus oder kann man auch ein Minus machen? Du du mach doch einfach. Es ist ein Pet. Ich glaube. Ja, das ist mir schon klar. Ich möchte halt nur, dass, wenn es schon geregelt wird, dass man dann auch die Regeln kennt. Ich bin dafür, dass wir das mit dem Minus machen. Das Pad ist auch hauptsächlich dafür da, um Wiederholungen in der Diskussion zu vermeiden. Also ich sehe hier immer mal so 2, 3 Plusse und das sind immer 2, 3 Leute, die da nicht sagen, ja, bin ich auch dafür oder sowas. Und dass wir es trotzdem sehen. Und insofern, wenn jemand gegen was ist, finde ich das auch gut, wenn wir das da reinschreiben. Wenn das überhand nimmt, dann geht das natürlich nicht mehr. Wortmeldung. Ach so, für die inzwischen neu hinzugekommen, nochmal kurz die Regeln. Wir haben ein Pad, das Pad wird gleich nochmal im Chat gepostet und da fassen wir zusammen, was gesagt wird. Kurze Redebeiträge und nicht etwas sagen, was schon mal gesagt wurde. Wortmeldung im Pad-Chat, sonst bitte nichts im Pad-Chat, sondern links im Pad unter der gestrichenen Linie kann man andere Dinge hinschreiben, die man da haben möchte, wie zum Beispiel eben gerade einen Link zum Debatten beurteilen. Blocks. Ja, also zu Argumente darstellen, aber kein Dialog. Ich glaube nur, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sagt, man stellt die Argumente dar ohne Dialog. Das kann man machen, um die Argumente aufzubereiten. Aber wenn man das im Voraus so macht, dann hat man halt das Problem, dass wenig aufeinander eingegangen wird. Also der Dialog ist eben wichtig, dass auch auf Argumente, die neu eingeworfen werden, auch nochmal Reaktionen kommen. Und die kann man dann am Ende so darstellen, dass es kein Dialog mehr ist. Aber ich glaube, dass die eigentlich nur durch einen Dialog entstehen können. Oder vor allem durch einen Dialog entstehen können. Also jetzt nicht alternativlos oder so. Wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, dann stelle ich mal eine Frage in den Raum, weil wir haben jetzt zum Thema Informationsüberflutung schon ganz viel gesagt. Das ganze gesittet abgehen hat einen Punkt, der da in Zeile 23 steht. Nie Anspruch auf Recht haben, stellen und Widerspruch dulden. Finde ich super. Wie könnte man Menschen dazu bringen, dieses Ideal zu erfüllen oder dem wenigstens näher zu kommen? Danke, Tris, fürs Posten. Wie könnte man dem näher kommen? Alter. Das ist jetzt, sage ich einfach aus Erfahrung heraus, Übung. Ja, als ich am Anfang bei den Piraten war, da waren alle Leute neu. Und die waren es gar nicht gewohnt, dass jemand widerspricht. Und deswegen waren die Leute sehr schnell angegriffen, wenn jemand ihnen widersprochen hat. Inzwischen ist das meiner Meinung nach bei denen, die viele Jahre dabei sind, besser. Also man gewöhnt sich irgendwann daran, dass die Leute, man muss einfach Geduld haben, dass man das irgendwann mal akzeptiert, wenn man lange genug dabei bleibt und ja, Übung darin bekommt. Also ein Selbstentwicklungsprozess sozusagen und der ist auch natürlich deiner Ansicht nach. Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Erfahrung gemacht. Vielleicht haben ja andere Erfahrungen gemacht. Jürgen? Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das einer kennt, die sogenannten Encounter-Bewegungen. Da da gibt es ganz normale Dialogvorgaben, Fähigkeiten, weiß ich nicht, elementare Dinge. Da gibt es diese ganz normalen Sachen, zuhören, respektieren, ja, vielleicht selbst vorher schon ein bisschen artikulieren, vielleicht selbst sich auch Notizen machen vorher, bevor man eine Rede hält oder bevor man seine Meinung sagt. Ja, und dann das Suspendieren. Das sind die Probleme, die man hat, wenn man Dialoge gescheit führen soll. Wobei Dialoge, aber das geht jetzt woanders hin, nicht immer gut sind. Oft sind Gespräche besser als Dialoge. Erklärst du mal, was du unter Suspendieren verstehst? Ja, das ist das Beobachten, sich selbst beobachten. Beobachten der eigenen Gedanken, vielleicht auch der eigenen Emotionen. Aber ja, ohne dabei in eine Linie oder wie ich das nennen soll, zu verfallen. Okay, da hätte ich gleich noch eine Rückfrage und wir haben noch Wortmeldung vom Slash. Ich glaube, dass es zuträglich wäre, sämtliche Mechanismen außen vor zu lassen, die eine Diskussion polarisieren können und in so eine Richtung driften lassen können, dass da persönliches Gerangel entsteht und Konkurrenzdenker auftritt. Also ein offener Diskurs, der viele Vorschläge zulässt und vielleicht auch nicht sofort diesem Urteil von Daumen rauf oder runter aussetzt. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Blocks? Also, ich habe noch eine Rückfrage zu NAVIGO, aber ohne jetzt Olivers Aussage, ohne davon abzulenken. Also ich wollte halt noch fragen, was jetzt der Unterschied zwischen Dialogen und Gesprächen wäre. Dialoge, da gibt es aber, ja, es gibt verschiedene Arten der Dialoge, die eigentlich festgelegt sind. Es gibt so einen Dialog nach Hartekammeier, es gibt Dialog nach verschiedenen Leuten, die gesagt haben, wie man Dialoge führen soll. Da gibt es Grundkonzepte. Während ein Gespräch eigentlich das ist, wo jeder mitmachen kann, wie er möchte, ohne dass er sich da so ein bisschen ja an die Kandare nimmt. Genau das, was wir jetzt hier eigentlich raus erarbeiten. Und Dialog ist nicht immer richtig, wollte ich damit sagen. Jetzt habe ich auch eine Wortmeldung. Ich möchte nämlich auch eine Rückfrage stellen, und zwar auch an den Jürgen. Du hast gesagt, da gibt es so Regeln, zuhören, einander respektieren, bevor man was redet, sich vielleicht eine Notiz dazu machen, was man denn sagen möchte, damit man sich nicht verfranst, und allgemein sich selbst zu beobachten, und wenn man merkt, dass man emotional beteiligt ist, dann vielleicht mal ein Bier trinken gehen und dann wieder in Diskussion zurückkommen. Ich habe das Gefühl, dass das genau die Leute sagen, die genau diese Regeln nicht brauchen, weil sie sie eigentlich sowieso permanent leben. Und ich habe den Jürgen auch noch nie erlebt, dass er jetzt irgendwie da diesen Regeln nicht genügt hätte und jemand anders angepöbelt hätte. Trotzdem gibt es Leute, die andere Leute anpöbeln. Und da ist doch das Problem, dass wir leicht das dahinschreiben können, wir wollen das machen. Aber die Frage ist, wie kriegt man die Leute dazu, es zu machen, die es nicht machen wollen oder die es nicht von selbst machen? Ja, da sind wir wieder das, was, glaube ich, gerade nicht wollen. Eine Moderation, ein Dialogbegleiter, zwischen den Menschen vorher klar machen, was geduldet wird und was nicht geduldet wird. Weiß nicht, was ich da sonst sagen soll. Ja, es ist schwer, diese Leute. Man kann nur mit Regeln sowas hinbekommen. Deswegen habe ich eben den Unterschied bewusst zwischen Dialog und Gespräch gesagt. Ein Gespräch können wir die Regeln nicht machen, oder muss man nicht unbedingt Regeln machen. Und schon mal tut es auch gut, ein Gespräch zu führen, um sich ein bisschen was von der Seele zu reden, was nicht strukturiert ist. Bei deinem Dialog sollte es, aber kommt mal drauf an, wie wir das machen, sollte es sein. Okay. Reinhard. Also ich habe in den letzten 25 Jahren Gremienarbeit nicht viele Leute erlebt, die gepöbelt haben, also weniger. Auch hier im Mumble habe ich zwar einige Störenfriede kennengelernt, aber das hält sich eigentlich in Grenzen. Also von meiner Lebenserfahrung her würde ich sagen, okay, kann ich nicht nachvollziehen. So, Ende. Okay, das heißt, ich fasse das zusammen. Du meinst, bei den Piraten ist Mängel in der Debattenkultur sind gar kein reales Problem. Habe ich das richtig verstanden, Reinhard? Okay, die Frage müssen wir aber noch mal zurückstellen. Wenn ich die letzten zwei Jahre der Piratenpartei sehe, wo ich Mitglied bin und im Mumble bin und auf Aufstellungsversammlungen war und anderen Sachen in dieser Richtung, also ich habe da kein Problem, also ich kann da keine großen Probleme erkennen, tut mir leid. Okay, ich bin gespannt auf die Plusse und Minusse, die hinter dieser Aussage entstehen. Bitte gebt mal ein Meinungsbild. Blocks. Ich muss kurz einen Moment nachdenken, was ich nochmal genau sagen wollte. Dann lass doch den Jürgen gerade vor. Ja. Ja, Dialog zum Beispiel. Hier wurde gesagt, dass wir nur einmal was reden sollen. Wir haben den Ivo, glaube ich, hier. Der kennt sich besser aus, wie ich mich mit Sokrates auskenne. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Sokrates immer gesagt hat, ein Dialog ist wichtig, um aus einer anderen Person, ich nenne das jetzt mal, etwas herauszukitzeln. Das heißt, es reicht oft nicht eine Meinung, sondern man muss diese Meinung, wie wir das gerade ja hier auch machen, der Dirk sagt ja auch, ich habe da noch eine Nachfrage. Deswegen ist das ganz wichtig, dass man eine Meinung, die man nicht auf Anhieb versteht, auch wirklich nachfragt und sich die nochmal erklären lässt. Weil oft hat man was im Kopf, kann es aber nicht so artikulieren, dass es gegenüber auf Anhieb versteht. Also dieses Empfänger-Sender-Problem. Okay, Blocks, du inzwischen wieder denkbereit? Genau, also ich hätte noch was zu der Sache mit der Debattenkultur, ob das ein Problem ist. Ich würde aber Malte vorlassen, wenn er jetzt direkt darauf was antworten will, was jetzt gerade kam. Ja, also dann würde ich das Thema vielleicht auch gerne beenden. Oder ich glaube, also ich möchte das auch ein bisschen relativieren, was ich gesagt habe. Natürlich ist Dialog wichtig in einem ganz vielleicht auch frühen Prozess oder in einem ganz ungeordneten Prozess, wo man nicht gar nicht groß Regeln vielleicht aufstellen kann. Aber irgendwann, wenn du jetzt zum Beispiel ein Heft zum Parteitag ausdruckst und dort die Argumente darlegst, da kannst du per se keinen Dialog machen. Deswegen müssen die Leute, die dort die verschiedenen Positionen vertreten, quasi zwangsläufig das so darstellen, als ob sie nur eine Stimme haben. Und also es vielleicht möchte ich das so relativieren oder so sagen, dass in einem frühen Prozess ein Dialog wichtig ist, damit alle Argumente irgendwann mal kennenlernt. Aber bei vielen Themen inzwischen ist das bei mir so, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich habe schon alle Argumente gehört und es geht einfach nur noch darum, dass jeder seinen Standpunkt darlegt. Und dann kann man eigentlich zu einer Entscheidung kommen, weil eine Diskussion oder ein Dialog dann häufig nichts mehr Neues zutage führt. Aber gut. Dazu habe ich eine Rückfrage, ob das stimmt, was ich da hingeschrieben habe. Vorher gesammelte Argumente zur Vorbereitung strukturieren und zum Beispiel austeilen, um dann die Qualität der Gesamtdebatte zu heben. Ne? Ja, zum Beispiel, ja. Direkte Rückfrage dazu. Wie kriegt man das hin, sodass dann nachher jeder damit einverstanden ist, was da an gesammelten Argumenten verteilt wurde? Weil wer das zusammenfasst und ausdruckt, hat natürlich auch eine erhebliche Macht. Ja, das ist jetzt so ähnlich wie beim Moderator, der auch eine eigene Meinung hat. Häufig ist das auch so, dass ein Moderator quasi der Vorsitzende des jeweiligen Gremiums ist und dann ist es ja quasi auch legitimiert. Ja, also es müsste dann wahrscheinlich so sein, dass die jeweiligen Parteien, die für die jeweilige Position kämpfen, dann die Argumente zusammentragen oder dafür die Verantwortung tragen oder übernehmen. Also der Antragsteller von Antrag B guckt drüber, welche Argumente bei der Pro-Seite sind. Der Antragsteller des anderen Antrages oder des Gegenantrags guckt drüber, welche Argumente beim Gegenantrag sind. Also okay, da wird uns der Ivo nachher bestimmt noch was dazu sagen. Ja doch, der hat schon was auf der Mailingliste geschrieben. Wir haben den Manfred. Ja, ich will keinen langen Vortrag halten. Zeile 32. Ich weiß nicht, wie das bekannt ist, Adorno, permanenter herrschaftsfreier Diskurs. Okay, das heißt, du sagst, wir sollten diese Methode uns genau anschauen und in irgendeiner Weise durchsetzen, dass diese Methode benutzt wird, um zu diskutieren. Ja. Dann haben wir die Marie. Ja, ich wollte nochmal auf Malte eingehen, weil er sagte, er hat das Gefühl, jedes Argument schon einmal gehört zu haben. Das ist aber ein Gefühl, was diejenigen, den Neuen voraus haben. Jeder, der neu dazukommt, kennt diese eben noch nicht und müsste sich dann ganz auf die Argumente verlassen, die da jetzt eben eher von den Alten vorgesetzt bekommt. Und deswegen denke ich mal, funktioniert das so auch nicht. Okay, bin gespannt, ob das nochmal irgendwo Niederschlag findet, wie wir das erreichen könnten, dass Leute bereits gemachten Argumentationen folgen können, vertrauen, ohne sie nochmal machen zu müssen. Da gibt es Zeile 13 einen Punkt. Mal gespannt, ob dazu noch was kommt. Dann haben wir den Blogs. Ja, also ich habe jetzt zwei Sachen gerade. Und zwar auf der einen Seite wollte ich eigentlich vorher nochmal was zu diesen Mängeln in der Debattenkultur sagen. Und zwar stimmt zwar, also aus meiner Sicht, dass Trolling sich relativ in Grenzen hält, aber Mängel in der Debattenkultur sind ja mehr. Das ist ja zum Beispiel, wenn die Debatte mal unsachlich verläuft oder wenn die Debatte vielleicht irgendwie keine neuen Argumente bringt, sondern sich die Argumente ständig wiederholen oder solche Sachen. Das heißt, da gehört ja mehr dazu. Das ist ja nicht nur Trolling. Und da würde ich schon sagen, dass da relativ viel drinsteckt. Und also da würde ich schon sagen, dass man da was machen könnte. Und jetzt, weil ja auch die Diskussion zu der Moderation aufkam, wenn ich darf, dann würde ich das noch anhängen kurz. Selbstverständlich. Also gut, und zwar gibt es da einen Ansatz, den zum Beispiel Slashdot umsetzt. Das ist so eine Plattform für so News irgendwie. Und die hat was namens Peer Review. Das wäre dann sozusagen Moderation, allerdings eben nicht von einer einzigen Person, sondern dass immer irgendwelche, ich glaube ungefähr 20 zufällige Personen oder 5 oder so, einen bestimmten Artikel mal lesen sollen und den untersuchen sollen, ob der jetzt angemessen ist oder ob der jetzt eher irgendwie Trolling wäre. Und dann kann man, also das wäre eine Art von Moderation, wo man niemanden hat, der jetzt die Macht hat, direkt. Ich habe das Gefühl, dass wir sowas Ähnliches vom Ivo gleich nochmal ausgeführt kriegen. Nur Rückfrage, sollen wir Dinge zum Thema Moderation als extra Punkt aufnehmen? Da bin ich nämlich nicht neutral. Reinhard. Ja, also Freund, ich finde das auch das Mittel des Meinungsbildes in der Piratenpartei sehr schön, weil das habe ich als sehr positiv empfunden, weil das habe ich erst bei uns kennengelernt, also dass man sowas machen kann. Und ich habe also keine Probleme, mich der Mehrheit zu beugen, wenn es denn sein muss. Wenn ich die Mehrheit eine andere Meinung habe, ich ein Pech gehabt, muss ich gucken, wie ich klarkomme. Das würde ich unter Mehrheitsentscheidung akzeptieren, zusammenfassen. Ja, sonst geht's nicht. Sonst ist kann die Diskussion findet statt, es gibt nicht irgendwann mal eine Mehrheit. Jeder, der mal eine Diskussion geleitet hat, stellt fest, dass irgendwann mal die Argumente ausgetauscht sind. Und dann wird irgendwann mal abgestimmt oder ein Meinungsbild eingeholt, weil das habe ich erst bei uns kennengelernt und das ist ein sehr gutes Mittel. Punkt. Ach, die schönsten Blogbeiträge gibt es immer nach dem Parteitag. Ivo. Ja, wir hatten eben die Frage, wo ist der neutrale Moderator? Wenn wir Kandidaten ausschreiben, willst du mir einen Moderator wählen und den Kandidaten möglicherweise auslosen, 3 Leute, die das dann machen, dann hätte jeder mal die Möglichkeit, Moderator zu werden. Wenn nicht, ist halt nur Zuhörer und wird moderiert. Das alte athenische Ideal, regieren und zugleich regiert werden. Also jeder hat mal die Chance, selbst zu regieren. So bekämen wir möglicherweise einen neutralen Moderator hin. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir bei Parteitagen, jeder weiß, wie ein Antrag gemacht wird, wie er vorgebracht wird, und wir ersticken an Anträgen. Es kommen manchmal, wir haspeln die einfach ab, völlig einfallslos, und wir haben eigentlich viel zu wenig inhaltliche politische Beiträge. Und wenn das Moderatoren irgendwie straffen könnten, dann wäre ich ziemlich glücklich. Ich habe das mal unter Informationsüberflutung hingeschrieben. Und der Malte. Ja, gut, jetzt trete ich auch in Dialog ein. Eigentlich ganz untypisch für mich. Nein. Also auf das, was Marisa, glaube ich, vorhin gesagt hat. Also das Problem, jemand kommt neu hinzu und kennt die davor genannten Argumente natürlich noch nicht. Das ist natürlich typisch, zum Beispiel auf dem Parteitag. Viele neue Leute kommen dorthin, haben noch nicht die Diskussion gehört und dann kann es passieren, dass auf dem Parteitag dann Dialoge passieren, weil die Leute noch nicht drin im Thema sind. Dann wäre es eigentlich, also im Idealfall Aufgabe eines guten Redners oder eines guten Antragstellers, dann der eigentlich alle Argumente gehört haben müsste, dass er in seiner Rede dann auf alle wichtigen Gegenargumente auch eingeht und die in seiner Vorstellung dann so präsentiert, dass möglichst alle Fragen, die gefragt werden können, auch schon beantwortet werden. Also das ist dann quasi eine Aufgabe, eine Herausforderung an denjenigen, der einen Antrag oder was auch immer vorstellt, dass er auf mögliche Gegenargumente, die vielleicht einige Leute im Raum noch nicht kennen, schon eingeht. Also dass er quasi im vorauseilenden Gehorsam Sachen vorzieht, damit kein Dialog notwendig ist. Also das ist Idealfall. Ja. Ich habe das mal unter den Punkt in Zeile 13 gepackt. Reinhard? Also ich habe es festgestellt, dass im Laufe von Gremien, ob Parteitagen, Landesparteitagen, Kreismitgliederversammlungen oder heute Abend, gibt es immer eine gewisse Gruppe von Menschen, die Diskussion führen und der Rest hängt sich einfach in der Regel dran. Das ist auch so ein Erfahrungswert von mir in den letzten 25 Jahren. Und die Wortführung haben, die Wortführer innerhalb eines Gremiums, die kriegen meistens auch ihre Anträge ganz gut durch. Punkt. Slash. Ja, ich würde ganz gern auch nochmal auf diesen Punkt Bezug nehmen, dass man nicht alle Argumente sieht, die schon gefallen sind und da so ein Defizit ist zwischen Leuten, die neu hinzukommen und Leuten, die länger diskutieren. Das ist doch ein Symptom dessen, dass die Struktur einfach schlecht ist. Da muss man sich doch die Frage stellen, warum haben wir die Diskussion jetzt in diesem Moment so schlecht aufbereitet, dass neu hinzugekommene einen großen Nachteil haben? Ich mache es mal ganz plakativ in Bezug auf einen Parteitag und wie man sowas abschwächen könnte. Man könnte doch die Argumente, die fallen, mit einem Beamer an eine Wand werfen und dann sieht man da seine 4 Pro-Argumente und seine 7 Kontra-Argumente, also alle, die gefallen sind, und Leute, die neu hinzukommen, können auf die Weise sofort sehen, was Sache ist, und gleichzeitig können Leute, die im Raum sind oder die schüchtern sind oder die den Betrieb nicht aufhalten wollen, auch sich über die Wahl stellen, möchte ich nun mein Argument einfach da selber hinzuschreiben, ohne aufzustehen und ans Mikro zu gehen, oder will ich ans Mikro gehen? Und auf diese Weise könnte man auch einen Brückenschlag zwischen Anwesende bei Parteitag und Leuten, die nicht zum Parteitag gefahren sind, synchron herstellen. So, ich habe mal versucht, das zu notieren, Online-Beteiligung zum Beispiel durch eine Möglichkeit, Argumente irgendwie aufzuschreiben. Habe ich mal irgendwann gehört, dass in Bayern, haben wir jemand aus Bayern hier? Ja, aber ohne Kenntnis dessen. Das ist schade, weil ich habe gehört, dass einmal in Bayern bei einem Landesparteitag während der Debatte die Kernargumente mitgeschrieben worden sind in einem Wiki Arguments, glaube ich, und dass das die Debatte wahnsinnig gestrafft hat. Schauen wir mal. Jürgen. Oder nee, stopp, sorry, nee, Slash, wo war ich denn jetzt? Hatten wir den Slash schon? Ja, hatten wir. Dann Jürgen. Zu Zeile 13. Begründung und Argumente so kurz wie möglich fassen. Das Problem, wenn wir das wieder auf unsere Parteitage hinaus machen, und wir sind ja nun mal eine politische Partei, alle, die diese großen Anträge, ich nannte das diese Big AGs, dieser Tellerrand und wie die sich nannten, fanden so viele Leute super gut. Ich fand das Schrecklichste überhaupt, weil man kann von keinem verlangen, dass er einen Antrag durchliest und über diese 40 Seiten dann mit 5 Rednern, die zugelassen worden sind, die Diskussionsfragen stellt. Christoph. Ich denke zu dem Thema, wir sollten uns erstmal überlegen, wie Parteitage überhaupt aussehen sollen. Wollen wir da wirklich zusammenkommen, um anzufangen zu diskutieren? Dann schaffen wir unterm Strich vielleicht 3 oder 4 Anträge an dem Parteitag. Ich denke eher, die Diskussion sollte vorher schon stattgefunden haben. Dann ist aber das Problem das, was wir in der Vergangenheit immer wieder hatten. Die Leute schlagen dort auf, haben sich null vorbereitet, haben keinen einzigen Antrag mal durchgelesen oder sich damit auseinandergesetzt und sollen dann über Dinge abstimmen, von denen sie zum ersten Mal hören. Und ich glaube, das können wir ihnen nicht abnehmen. Wir können hier nicht beschließen, dass in Zukunft alle die Anträge durchlesen oder wie sie sie durchlesen oder bearbeiten. Gut, da wir im Moment gerade wieder 5, 6 Leute dazugenommen haben, kurz die Regeln. Es gibt ein Pad, das wird bestimmt gleich nochmal in den Mumble-Chat gepostet. In dem Pad gibt es Wortmeldungen, bitte mit Namen im Pad-Chat, keine anderen Beiträge im Pad-Chat bitte. Für solche ist Platz unten im Pad, da ist eine Linie und darunter kann gemacht werden. Wir sammeln zu den Fragen, die bearbeitet werden und die mit fetten Bullet Points auf oberster Ebene in den Zeilen 8, 13, 24 und noch ein Stückchen weiter unten stehen, sammeln wir Punkte. kurze Redebeiträge und bitte nicht sagen, was schon mal gesagt wurde. Wenn jemand was ganz toll findet oder ganz wichtig findet, was gesagt wurde, dann bitte mit seiner entsprechenden Farbe einfach mit Plus oder Minus 1 im Pad kommentieren. Damit sind wir bis jetzt übrigens, finde ich persönlich, ja, sehr, sehr am Niveau der Debatte angelangt. Und ich habe den Reinhard hier. Ja, also vorhin zum Thema Anträge kann ich Folgendes sagen. Ich weiß, dass ihr auch so ein Sammelpad habt für im Wiki für Anträge. Dann gibt es also einen Tagesordnungspunkt, wo die Anträge abgearbeitet werden. Und das sollte vorher die Antragsberatungskommission, ich gehe davon aus, dass ihr auch sowas habt, die Anträge gestraft haben. Die müssten dann stur anhand der Tagesordnung abgearbeitet werden. Und Leute, die Anträge nicht durchlesen, einfach nur die Hand heben, das wirst du immer wieder haben. Das kannst du auch nicht abstellen. Du kannst dann machen, was du willst. Du kannst dich auf den Kopf stellen und rohe Haare schreien. Ich höre da einen Wunsch nach einer Vorbearbeitung, die die Prägnanz dessen, was da beantragt wird oder sowas, vielleicht steigert heraus und habe das in den Punkt 8 eingepackt. War das in deinem Sinne? Nein, ich meinte, es gibt schon mal so Anträge, so doppelte Anträge und das kann man dann straffen. Das heißt, wenn drei doppelte Anträge vorliegen, kann man nur einen nehmen und die anderen meinetwegen als Material oder als ist von Antrag sowieso ersetzt worden oder liegt vor. So dass nicht tausend dieselben, nicht hunderte von dieselben, die gleichen Anträge vorlegen. Entschuldigung. Okay, habe ich auch aufgenommen. Dann haben der Blocks hat zurückgezogen. Schade. Dann der Christoph. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt eine Arschbombe in Fettnapf mache. Aber es gab beim Parteitag in Heidenheim den Liquidizer, wo man Anträge einstellen konnte und dann darüber voten. Sowas finde ich eigentlich sehr charmant, dass man dann wirklich weiß, welcher Antrag hat die meiste Zustimmung und dementsprechend dann eben auch die Anträge dran nimmt. Und dann kann man davon ausgehen, dass auch diskutiert worden ist im Vorfeld, denke ich. Ich verstehe das so, dass du so eine Art Vorentscheidung on the fly machst, sodass die Anträge, für die eine besonders viel Beteiligung absehbar ist, eher auf die Agenda kommen als solche, für die sich niemand interessiert, oder? Richtig. Weil wenn ich jetzt, ich hoffe mal, der Yoshi ist nicht da, Familienpolitik nehme, da kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass das keiner durchgelesen hat, dass sich niemand damit beschäftigt hat. Obwohl es durchaus auch seine Berechtigung hat und vielleicht auch wichtig wäre. Gut, dann der Block ist schon wieder zurückgezogen und der Slash. Ja, also ich denke nicht, dass man davon ausgehen kann, dass bereits etwas vordiskutiert wurde, nur weil es viel Zuspruch in so einer Art Vorbeschlussphase gesammelt hat. Das sagt nicht mehr aus, als es ist. Da wurde im Vorfeld abgestimmt und da haben sich dann schon Prioritäten raussortiert. Aber zur Diskussion sagt das, glaube ich, nichts aus. Und ja, was aber überhaupt mal spannend ist, ist ja, wenn also die Anträge, die erscheinen momentan bei uns einfach so wie aus der Luft heraus, dann ist er da und dann muss man sagen, mag ich ihn oder mag ich ihn nicht. Aber spannend ist es doch echt im Prozess davor bereits mitzuwirken, was also das Formen des Antrags angeht. Welche inhaltlichen Punkte kommen rein, welche nicht, welche Grundausrichtung hat er und eben genau da anzusetzen, was Mitwirkung angeht. Da wird es dann spannend und flexibel und da hat man dann auch am besten Chancen, dass man da einen Konsens hinbekommt. Reinhard? Also, ich mache euch mal einen Vorschlag. Ich kenne das Verfahren anderswo ja. Ein Mitglied X macht auf der Mitgliederversammlung KMV vor Ort, stellt einen Antrag vor. Die KMV sagt, okay, den Antrag finden wir toll. Wir leiten den Antrag weiter an den Landesparteitag, wo auch immer. Der Landesparteitag sagt, oh, der Antrag ist unheimlich toll, den unterstützen wir und leitet ihn an den Bundesparteitag weiter. Dann hat dieser Antrag schon mehrere Gremien und Mitgliederversammlungen durchlaufen, so dass man auf dem Bundesparteitag auch eine gute Mehrheit zusammenkriegen kann. Gibt es so Verfahren in der Partei? Das kenne ich noch nicht. Hab ich noch nicht mitgekriegt. Das wäre so eine Art Vorfilterung mit einem ziemlich starken Votum von der KMV über den Landesparteitag. Ist so ein gutes Votum, denke ich schon. Christoph? Mir ist jetzt beim Vorvorredner gerade, hat sich mir die Frage gestellt, wohin soll sich das Ganze gerade entwickeln? Bislang war es ja immer so, dass die AGs sich getroffen haben, da wurde diskutiert, da war dann auch das Fachwissen gebündelt vorhanden, im Idealfall. Und die haben dann Anträge gestellt, die dann in der Regel auch durchgegangen sind. Also die meisten Anträge, die auf die Parteitage durchgekommen sind, kamen von AGs. Wollen wir jetzt die Arbeit von den AGs im Prinzip auf eine, ich sag mal, Mailingliste auslagern, wo dann wieder jeder mitdiskutiert? Weil ich habe irgendwie den Eindruck, dahin entwickelt sich das Gespräch gerade. Wir sammeln ja nun mal Punkte. Ich hätte da auch Rückfragen, aber jetzt ist erstmal eine Blocks dran. Der Vorteil davon, wenn eben, also jetzt nicht so, dass man die AGs in der Struktur abschaffen sollte, aber es kann eben manchmal, wenn jetzt die Mitglieder entscheiden sollen, dann müssen sich auch die Mitglieder informieren und Argumente sammeln. Das ist auf der einen Seite nützlich, wenn eine AG Argumente zusammenträgt, aber dann will man ja zum Beispiel auch Antworten haben auf seine eigenen Argumente, warum die denn jetzt vielleicht sinnvoll oder nicht so sinnvoll sind und dafür ja eben auch Argumente haben, also sprich eben sich auch an der Diskussion beteiligen. Und von dem her wäre es manchmal eben schon sinnvoll, wenn sich jeder auf eine gewisse Weise beteiligen könnte und auch seine Stimme erheben könnte und Argumente einbringen könnte, auf die dann eben auch reagiert wird. Ich habe mal deinen ersten Punkt aufgenommen unter Begründung Argumente nachvollziehbar machen, dass das, was bei dem Entstehungsprozess des Antrags gesagt wurde, natürlich nicht nachvollziehbar ist. Die anderen Punkte haben wir, glaube ich, weiter unten schon gehabt. Ne? Reinhard. Anträge gehören nicht auf die Mailingliste. Die Mailingliste hält nur die Diskussion auf. Punkt. Wo packen wir das hin? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Pack's mal unter den Punkt Begründung, Argumente nachvollziehbar. Dann haben wir den... Oh, ich? Scheiße, ich hab's vergessen. Ich stelle mich hinten an, Blocks. Ich glaube, die Mailingliste hat sich ja auch auf das bezogen, was ich dann gesagt habe. Und ich wollte dazu nur sagen, dass die Mailingliste zahlreiche Mängel hat. Und ich auch der Meinung bin, dass man eigentlich ein neues Tool bräuchte. Also wir haben sehr viele wenig strukturierte Medien. Da hat also die haben alle ihre großen Vorteile dafür, dass sie so wenig strukturiert sind. Aber es reicht eben leider nicht aus, offensichtlich, um eine gescheite Diskussion mit vielen Leuten durchzuführen. Und dafür würde ich einfach sagen, braucht man neue Tools und muss sich Regeln für diese Tools überlegen. Da sehe ich jetzt das Hauptproblem. Ich würde es vielleicht auch einfach eingerückt unter das mit der Mailingliste schreiben. Ich hätte das fast gerne als neuen Oberpunkt gehabt, was so ein Medium, genau, jetzt missbrauche ich wieder mal diese Moderationsberechtigung, würde gleich nochmal die Frage aufwerfen, was würde ein solches strukturiertes Diskussionsmedium für notwendige Eigenschaften haben und hier als neuen Punkt irgendwie einbringen, aber erstmal Jesa. Ja, dazu wollte ich jetzt sagen, dass gerade wir in Rheinland-Pfalz eine Antragsdiskussionsliste haben, weil wir ja auch diesen ständige dezentrale Mitgliederversammlung haben und diese Mailingliste ist moderiert. Da werden halt Anträge vorgestellt und können halt auch vor der Abstimmung diskutiert werden oder angepasst werden. Das war zu dem einen. Zu dem anderen Vorschlag, vom Kreis über das Land bis zum Bundesparteitag Anträge durchzubringen, wollte ich nur sagen, dass üblicherweise ja auf der Kreisebene auch nur Anträge eingebracht werden, die für den Kreis sind. Und das auch immer wieder so eine Art Filterblase darstellt. Finde ich jetzt nicht so gut. Dann kommt man am Bundesparteitag an und alle anderen sind auf einem ganz anderen Stand. So, ich hoffe, ich habe die Zeile 16 halbwegs sinnvoll wiedergegeben. Ich ziehe zurück, weil das jetzt die Diskussion zurückwerfen würde. Christoph. Ah ja, gut, dann möchte ich gleich mal direkt nachfragen. Du hast gesagt, eure Mailingliste wird moderiert. Das heißt, ihr habt dann Probleme, wie sie oft auftauchen mit, ich will nicht sagen Trollen, aber mit Leuten, die sich entsprechend aufführen, dass am Schluss keiner mehr Lust hat, eine Diskussion zu führen. Habt ihr solche Probleme dann nicht? Soll ich jetzt direkt antworten? Bitte. Ja, wir haben eine Moderation, die Regeln sind bekannt und es muss relativ wenig eingegriffen werden. Also ganz selten mal, wenn sich die Diskussion mal komplett von dem Antrag wegbewegt oder wenn es persönlich wird. Aber das kommt kaum vor. Ich lese da, dass eine Rückmeldung direkt unten drunter hingeschrieben wird. Hat das bei euch oder nimmst du eine Qualitätssteigerung dessen, was dann beantragt wird und eine Qualität der Diskussion wahr, die dieses, die diese Liste sinnvoll erscheinen lässt? Oder also ist er einfach nur schön oder führt sie tatsächlich dazu, dass die Anträge bessere Qualität haben, dass die Diskussion vorher gut geführt wird? Also ich persönlich finde es nicht, aber nein, ich würde sagen nein. Danke, Blocks. Ja, ich wollte noch zu der Sache mit der Mailingliste hinzufügen, dass es natürlich so ist, dass da, wenn da eher mehr Aktivität ist, natürlich die ausgeschlossen werden, die jetzt nicht die Zeit haben, sich täglich drei lange E-Mails durchzulesen mit irgendwelchen sicherlich auch richtigen Argumenten, aber das ist einfach zu viel Aufwand, es sind zu viele Informationen und da, also wenn man möchte, dass da viele teilnehmen und nicht nur die, die die Zeit haben, dann ist die Mailingliste sicherlich nicht das richtige Mittel. Ich fasse das mal so zusammen, keine Aggregation der vorgebrachten Argumente ist dann ist vorhanden auf dieser Mailingliste, ne? Ja. Und der Jürgen? Ich muss Marisa widersprechen. Die einzelnen Anträge an sich haben an Qualität sehr wohl zugenommen. Und zwar sogar relativ stark, weil Fehler im Anfang diskutiert werden. Was dadurch natürlich nicht geändert wird, ist die Anzahl der Anträge, die vielleicht von sich aus schon nicht in Ordnung sind. Weil wenn einer seinen Antrag nicht ändern will und sagt, ich habe den Antrag und der ist so, dann bleibt dieser Antrag auch so. Das sollten wir uns darüber im Klaren sein. Aber Anträge, die oder Antragsteller, die sich bewusst sind, wenn man im Vorfeld den Antrag zu mehreren Personen erarbeitet, wird er besser, ist okay. An diesen Sachen, wir wollen keinen auf Mailinglist machen lassen, erinnert mich ein bisschen an TTIP, weil ich habe sehr viel TTIP-Diskussionen in letzter Zeit mit Leuten mitgemacht, auch mit Amerikanern und so geführt. Die behaupten zum Beispiel auch immer diese Intransparenz, dass einfach im Anfang nicht so viele Leute dazwischen quatschen und es würde ja reichen, wenn man hinterher die Ergebnisse hätte. Danke. Dann würde ich gerne diesen Punkt noch einmal besonders herausziehen, weil wir ganz, ganz viele Punkte jetzt sagen, die wahnsinnig wichtig sind und die eigentlich uns Anlass geben sollten, darüber nachzudenken, wenn wir jetzt so ein strukturiertes Medium hätten, was die Diskussion im Vorfeld einer Entscheidung besser ermöglichen sollte. Welche Eigenschaft sollte denn dieses strukturierte Medium haben? So, da platzt gleich die Wortmeldungsliste da rein. Hast du zu dieser Frage eins? Ich zieh zurück, weil er würde uns zurückwerfen. Slash. Ja, mit dieser Frage, wie sieht nun das optimale Diskussionssystem aus und auf was will man denn konkret setzen, hat sich die AG Meinungsfindungstour jetzt seit ungefähr 3 Jahren befasst. In der Anfangsphase haben wir 9 Monate lang sehr hitzig und intensiv debattiert. Soll es nun anonym sein oder soll es transparent sein? Soll es nun jedem Einzelnen ermöglichen, da was beizutragen oder soll das so eher moderiert sein und nur das Gruppenbeiträge hinzufügen können? Und also das Ende vom Lied ist das, also die Erkenntnis nach dieser 9-monatigen Phase war, wir wissen es nicht, man kann für alles im Vorfeld theoretisch Pro- und Kontra-Argumente anführen, aber man hat nie den Praxistest. Man hat nie die Gewissheit, das ist richtig, das ist falsch. Und deshalb ist es klug, wenn man sich sehr experimentierfreudig und praxisfixiert aufstellt, viel ausprobiert, ausgedehnt, für alle Optionen Raum lässt. Und ja, es einfach der Zeit überlässt, was gut ist und was nicht gut ist. Und in dem Sinne könnte ich jetzt abschließend eigentlich nur ein paar Punkte vorschlagen, wobei ich jetzt auch nicht die Gewissheit habe, dass es gut ist. Aber Dinge, die aus meiner Sicht sich wirklich gut machen in einem Diskussionssystem, ist Zeichenbegrenzung, damit keine Romane entstehen. Und man wirklich alles kurz und bündig noch aufnehmen kann, Wir alle haben nur ein begrenztes Auffassungsvermögen. Ein weiterer Punkt ist, wie ich bereits angeführt habe, dass die Diskussion inhaltlich strukturiert ist und nicht etwa chronologisch strukturiert ist wie eine Mailingliste oder eventbasiert ist wie die Menschen in Bamberg haben mal drüber gesprochen, ja, und dann wissen das nur die, und wenn die Diskussion dann nochmal in Berlin aufkommt, dann bauen sie nicht auf das auf, was die Menschen in Bamberg gesagt haben. Und ein weiterer Punkt, ja? Zwischenfrage, du meinst so eine Art global zugreifbares Tagging oder so, also nicht, es gibt kein Forum Nordrhein-Westfalen und kein Forum Schleswig-Holstein, sondern eine Diskussion zum bundespolitischen Thema wird immer irgendwie im selben Forum geführt. Genau, also jeder, der zu einem Inhalt mit diskutieren möchte, der soll da auch leichtmöglich Zugang zu finden. Und ein dritter Punkt, der ganz gut wäre, oder zumindest, sagen wir mal so, den man mal so zur Debatte stellen kann, ist, muss es mit Namen verbunden sein? Ist es nicht eine Idee, dass man es anonym macht und nur das Wort und die Sachargumente im Raum lässt? Und war das jetzt ein Votum für anonym oder für nicht anonym? Für anonym. Also du willst das Argument stärker gewichten als den, der sagt? Ja, wo kein Name ist, da können auch keine Schemen auftreten wie Rang und Namen. Oh, der Herr Lauer hat sich jetzt zu Wort gemeldet und all sowas. Und dann ist auch nicht diese persönliche Angriffsfläche, die in Personenbashing mündet, vorhanden. Okay, dann Blocks. Also ich habe auf der einen Seite auch noch einen Vorschlag, was rein sollte. Das hängt jetzt auch wieder damit zusammen, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe das mit der Informationsüberflutung irgendwie auf dem Radar. Also ich finde es ganz wichtig, dass man Möglichkeiten zur Verfügung stellt, die vorhandenen Argumente auch zu filtern. Also auf der Nutzerseite, dass der eben auch, dass man Möglichkeiten hat, zum Beispiel, ich will jetzt nach der Bewertung filtern, ich will jetzt nach was weiß ich filtern. Also da dem Nutzer viele Möglichkeiten zur Verfügung stellt, damit das seinen Zeitkontingent anpassen kann. Und auf der anderen Seite hätte ich noch zum Beispiel ein Beispiel, wie man jetzt diese experimentelle Methode anwenden könnte. Es gibt da einen Forscher vom MIT, der heißt Mark Klein, und der hat so ein Diskussionstool mal entwickelt, das er Deliberatorium genannt hat. Und er hat dazu eine wissenschaftliche Ausarbeitung geschrieben, um eben mal also auch experimentell auszuprobieren, was daran gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Das wäre mal ein Beispiel für die experimentelle Variante. Das habe ich mal unter dem Slash seinen Punkt gebracht, dass man da sehr flexibel sein sollte. Und dann haben wir den Gulle. Grüß dich. Hallo. Ich habe eine kurze Zwischenfrage zu den Mailinglisten vorher. Kann das wirklich sein, dass allein die Ankündigung einer Moderation das Verhalten auf der Mailingliste schon verbessert? Ja. Ja. Okay. Nein. So, dann nochmal kurz, weil wir wieder mehr Leute geworden sind, oder jedenfalls hat sich das hier im Raum verändert. Wir haben ein Pad. Das Pad wird gleich nochmal gepostet, glaube ich. Das wird bestimmt jemand tun. Wir machen Wortmeldungen mit Namen bitte im Pad-Chat, den Pad-Chat für nichts anderes verwenden. Das, was sonst so geschrieben werden möchte, bitte unter der Linie, die ganz unten im Pad ist. Und wir beschäftigen uns mit den vier hier in den Bullet Points beschriebenen Fragen und sammeln dazu kurze Wortbeiträge, die bitte nichts wiederholen, was schon dasteht. Wenn jemand der Meinung ist, irgendetwas ist gut oder schlecht oder verdient Gewichtung oder sollte nicht so gewichtet werden, dann bitte mit einem schönen farbigen Plus oder Minus 1 hinter dem entsprechenden Punkt vermerken. Und ich hab's wieder mal verkackt. Christoph, ich hoffe, das war der richtige Aufsetzpunkt. Christoph, bitte, ich... Rechtaste, genau. Ich hatte eigentlich zurückgezogen, aber ich will vielleicht doch nochmal kurz auf dieses Anonym eingehen. Ich habe, seit ich bei den Piraten bin, ehrlich gesagt so ein bisschen das Vertrauen verloren, weil ich festgestellt habe, wenn was anonym ist, dann wird es gnadenlos ausgenutzt und dann wird gebasht und gemobbt und draufgehauen, weil, hey, ich bin ja anonym. Von daher wäre ich dann doch eher für Klarnamen, dass man auch weiß, wer das ist. Ich habe das mal geschrieben, es kann negativen Einfluss auf Sozialverhalten haben. hoffe, dich richtig wiedergegeben zu haben, sonst protestierst du Slash. Ja, ein weiterer interessanter Ansatz ist meiner Meinung nach Bearbeitbarkeit. Dass man also alles, was gesagt wurde, verändern kann oder auch löschen kann. Denn dadurch kann eine Diskussion, die inhaltlich dann Umschwenke erlebt, sich dann immer auch sehr flexibel daran anpassen. Und manchmal hat man ja auch Diskussionen, wo es immer so ein Hin und Her gibt. Da sind dann Leute, die diskutieren irgendwie, was weiß ich, 2,5 Seiten im Dialog, hin und her, hin und her. Und die Quintessenz dessen, das ist doch eigentlich nur das Interessante. Und wenn man Bearbeitbarkeit hat, dann kann man alles weglöschen und nur die Quintessenz verlassen oder da, wo das Missverständnis aufgetreten ist, um das zu beseitigen. Aber das hat natürlich auch den großen Nachteil, je flexibler ein Diskussionssystem ist, desto manipulierbarer ist es natürlich. Und das ist ein riesengroßes Problem und eine Wissenschaft für sich, wie man das irgendwie im Griff bekommt. Das wäre die Rückfrage gewesen. Wer darf löschen? Ich sag mal radikal alle. Okay, right of party. Also eine Moderation wäre schön, wenn man die Redebeiträge so stören kann, dass sozusagen Antworten möglichst schnell zu einem angesprochenen Punkt kommen. Das finde ich für eine Moderation ganz wichtig. Und zu den Anonymen möchte ich kurz noch ein Beispiel von einem Redner eben geben, der irgendwie 3 Sachen genannt hatte. Mark Klein, MIT, wissenschaftliche Arbeit. So viel zu anonymen Beiträgen, die dann gewichtet werden sollen oder auch nicht. Kannst du das nochmal kurz erklären? Weil der das hier eingebracht hat, den kennen wir jetzt. Also der hat hier auch geredet. Ne? Ja, aber er hat ja im Prinzip was angebracht, wo er nur die Argumente hätte benutzen können, wenn man das mit dem Anonymen wirklich ernst nehmen würde. Hat aber, um die Wichtigkeit dessen zu unterstreichen, was er gesagt hat, hat er im Prinzip einen Namen genannt, der vielleicht dem einen oder anderen mal sagt, hat gesagt, der ist beim MIT, was sicher schon mehrere Leuten was sagt, und dann noch wieder hinterher geschoben, ja, und das hat jemand als wissenschaftliche Arbeit gemacht. Und wenn ich es anonym irgendwas einbringe, dann schneide ich ja diesen ganzen Teil immer weg, was ja den Zuhörer auch ermöglicht, irgendwas schon mal einzuordnen. Okay, schreibst du das bitte mal in Zeile 58, weil ich das nicht so auf nicht so ohne weiteres wiedergeben kann. Reinhard. In der Zwischenzeit erledige ich keine Doppelbeiträge. Super, unsere Art und Weise zu arbeiten funktioniert. Blocks. Ich hätte auch noch was zu dem Anonymen. Und zwar habe ich grundsätzlich nichts dagegen, wenn jemand anonym Beiträge schreiben kann. Aber es sollte dann eben auch möglich sein, bei Bedarf die anonymen Beiträge auszusortieren. Also man sagt, ich will die anonymen Beiträge jetzt nicht sehen. Das kann man ja eigentlich dem Leser überlassen. Das muss man ja jetzt nicht im Voraus entscheiden. Da kann man dem ruhig ein bisschen mehr Freiheiten lassen, dass er entscheiden kann, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein und gehe das Risiko ein, dass ich viele Nonsense-Beiträge lese, aber ich habe auch die Möglichkeit, nur die Beiträge anzuzeigen, die nicht anonym sind. Würde dann auch bedeuten, dass der Autor selber die Möglichkeit hat zu wählen, ob er jetzt anonym sein will oder seinen Namen hinschreiben will. Dann würde Mark Klein zum Beispiel eben auch seinen Namen hinschreiben, möglicherweise. Das bietet eigentlich jedes Programm bietet es, die Filterregeln entsprechend einzustellen. Bitte in den Chat die Wortmeldungen zu diesen Themen und wir sammeln das im Pad. Bitte das Pad nochmal posten. Für die, die im Moment gerade neu dazugekommen sind, wieder 5 Leute. Wir ziehen einfach Leute an. Das finde ich gut. Wenn die sehen, wie wir arbeiten, toll. So, dann habe ich den Kodowitz. Jetzt nochmal eine Frage. Es dreht sich hier sowohl um Pad als auch um Mumble. Das müsste ich jetzt erstmal wissen, bevor ich meinen Beitrag mache. So, bitte im Pad Nummer 191, was gerade eben in den Chat gepostet wurde, zuerst mal die Ausgangsfrage oben lesen, dann kurz überfliegen, was wir hier alles schon gesagt haben und dann deinen Beitrag. Und in der Zwischenzeit, André, der hat nur eine organisatorische Bemerkung gemacht. Hey, der Dirk. Ja, hallo, ich möchte auch einen Wortbeitrag machen. Und zwar ging es da um das Löschen und um Anonym und so weiter und an Gedanken, dass anonyme Beiträge unter Umständen auf das Sozialverhalten oder auch auf die Qualität negativen Einfluss haben könnten. Woanders, in einem anderen Thema, ist ein Punkt gekommen, der sagt, man könnte jetzt einfach sozusagen Moderation im Voting-Verfahren machen. Jeden Tag sind 20 andere Leute Seite werden gebeten, irgendwie gemeinschaftlich die Moderation zu übernehmen. Und wenn mindestens 5 Leute irgendwie sagen, ja, Beitrag ist in Ordnung, kann rein, dann ist der drin und am nächsten Tag sind 20 andere Leute. Wäre das ein Verfahren, was hier auch gut funktionieren könnte? Direkte Antwort? Ich habe nur einen ganz normalen Diskussionsbeitrag gemacht. Sprich? Achso, ja, weil ich habe jetzt das Patch schon zu. Wäre denkbar, wenn genug Leute da sind, dass es funktioniert. Die Befürchtung, die ich dabei habe, ist, dass es dann im Endeffekt immer dieselben sind, weil sich kein anderer findet. Da hätte ich ja gleich eine direkte Frage an den Ivo, der, glaube ich, da mit Erfahrungswerten aus der Antike uns helfen könnte. Aber erst nochmal Codewitz und Blocks. Ah ja, ich hab's jetzt. Es geht darum, die größeren Debatten hier insofern ein bisschen zu moderieren, ne? Und diese Anonymität, das hatten wir schon mal irgendwann irgendwo intern. Das ist ein Problem, aber das sowas lässt sich eigentlich mit ein bisschen Scripting doch ganz gut lösen. Gehen wir doch mal auf die technische Seite, ne? Also du könntest zum Beispiel einfach mal hier die Nicks in Mumble zuordnen soweit. Ich meine, wir haben hier ein Piraten-Wiki, wo Nicknames drinstehen, dass man das zuordnet und dass man dann als Moderator, der das Ding halt einfach letzten Endes ein Knöpfchen hat, so jetzt können alle sprechen, die wir zugeordnet haben und alle anderen sind außen vor. Das ließe sich mit Scripting machen, dann schreibst du halt ein Skript, dass alle einzelnen muted, die halt eben nicht zugeordnet sind. Ideen? Ja, es wurde gesagt, ich würde befürchten oder ich könnte mir denken, also Gedankenkonstruktionen sind, also da gibt es so viele. Es kommt darauf an, dass wir es empirisch ausprobieren. Und dann sehen wir, ob es klappt und dann werfen wir es gleich weg, wenn es nicht klappt oder verändern es und werfen es erst weg, wenn es verändert auch nicht klappt. Wir müssen neue Erfahrungen sammeln und aus den alten Schienen irgendwie mal rauskommen. Ja, ich wollte jetzt hier so implizit sagen, ich kann gerne mal ein Skript schreiben, wo wir dann irgendwie mal anfangen, die Nicknames hier zu ordnen und dann halt so einen Mut bauen und dann probieren wir es einfach aus. Ist halt nur, das muss ja auch irgendjemand machen, oder? Was ich jetzt nicht verstanden habe, also reine Verständnisrückfrage. Aufgrund welchen Kriteriums würdest du ein Sprechrecht erteilen bzw. entziehen? Ich hätte jetzt gesagt, wir machen erstmal so eins, wir haben ein Piraten-Wiki. Da sind die meisten Leute in irgendeiner Form eingetragen. Also wir fangen erstmal an, ein Skript zu schreiben, dass die Nicknames in Mumble den Klarnamen im Piraten-Wiki oder in einem ähnlichen Medium zuordnet, ja. So dass wir einfach die Leute zwar mit dem Nickname hier drin sein können, aber der Server prinzipiell weiß, ob das hier zugelassene Piraten sind oder nicht. Ich weiß nicht genau, wie man das verwaltungsmäßig regelt, aber ich könnte dann ein Skript schreiben, das einfach alle mutet, die wir nicht zuordnen können. Also von denen wir nicht wissen, ob die jetzt, was weiß ich, von der NPD eigentlich sind oder so. Keine Ahnung, weißt du? Ah, das heißt, ich höre da hinaus, dass du in einem solchen guten Diskussionsmedium eigentlich sagst, okay, da diskutieren die Piraten, alle anderen können zuhören, aber reden tun da nur Piraten. Nee, umschaltbar. Oh, nett. Okay. Also du kannst mal sagen, so, jetzt reden nur Piraten und dann kannst du das Ding wieder aufmachen, ne? Und wer entscheidet das? Das muss wohl die Moderation dann tun, oder? Ich weiß es nicht. Geht nur drum, wenn ihr das wollt, das kann ich coden. Okay, ich nehme das mal auf und dann der Blocks. Achso. Du, Dirk, hast vorher angesprochen, das mit der Anonymität und dem der Moderation durch irgendwelche zufälligen Leute. Und da ist natürlich richtig, dass es schwierig ist, das zu machen, wenn man jetzt hier immer die gleichen Leute hätte, die sich beteiligen und der allergrößte Teil beteiligt sich nicht. Da wäre vielleicht die Möglichkeit, dass man irgendwie Anreize schafft. Also es wäre zum Beispiel, dass man Punkte verteilt, wer sich öfter an der Moderation beteiligt, der bekommt dann mehr Punkte und hat dann eine höhere Reputation oder so. Wäre an sich ein Mechanismus, den man auch oft verwenden kann, um Leute dazu zu bringen, sich irgendwie in einem bestimmten Gebiet einer Diskussion zu beteiligen oder so. Also könnte man irgendwie ins Tool einbauen, um auch die Diskussion zu fördern. Habe ich das richtig wiedergegeben? Zeile 67, ich hoffe. Wie gesagt, wenn etwas im Pad erscheint, was nicht den Wunsch des gerade sprechenden Menschen betrifft, dann bitte direkt korrigieren oder kurz, laut und deutlich protestieren. Reinhard. Also der Vorschlag von dem Kollegen, die Selektion nach Mitglied und und ich mit der Leni grundsätzlich ab. Maximal können wir geschützte Räume aufmachen, nach dem Motto, nur wer sich auf dem Server zertifiziert, kann mitreden. Das ist meine einzige Linie, die ich akzeptiere, weil ich habe mich auch selber zertifiziert, können die anderen Kollegen und Kolleginnen auch machen. Punkt. Du hast ein Plädoyer für die Mitmachpartei, habe ich das richtig verstanden? Ja, also zertifizieren auf dem Server ja. Selektion nach Mitglied und Nichtmitglied halte ich für Mist. Okay, ich bitte wieder mal alle für diese Punkte, die jetzt da irgendwie stehen, mit Plus und Minus mal ihre Meinung kundzutun, was sie da gut finden oder nicht so gut. Und wir haben den Slash. Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Punktesystem oder Plus-1-System eingehen. Das ist grundsätzlich eine gute Sache, aber man sollte das nicht verbinden mit Bereichen von der Diskussionskultur, wo es quasi um die richtigen Argumente oder sowas geht, weil da dann sehr leicht Konkurrenzdenke auftritt. Also Punkte für Moderation, schön. Punkte, um Dinge zu sortieren, schön. Aber Punkte für das beste Argument, da gibt es dann definitiv Leute, die sich so aggressiv einbringen, nur um irgendwie maximal Punkte zu sammeln. Und sowas ist natürlich nicht im Sinne der Sache. So, wegen wieder nur hinzukommender Zuhörer. Wir haben ein Pad, das unter der Nummer 291 jetzt gleich in den Chat gepostet wird. Wir melden uns im Pad-Chat zu Wort. Schreiben in den Pad-Chat bitte nichts anderes, auch nicht der André. Und tun die anderen Dinge, die wir da reinschreiben wollen, unten in dieses Pad. Gucken alle erstmal, was da schon steht. Keine Wiederholungen, kurze Wortbeiträge. Und wir sammeln das immer, was da gesagt worden ist. So, wir haben als nächstes den Cola. Hi Cola. Hoi Piraten, ich grüße euch alle. Wollt eigentlich nur zuhören, aber ich komme hier an eine Stelle, wo die Piraten schon einen Beta-Test haben. Ich suche jetzt gerade den Link und er sagt mir, wo ich den hinposten soll, ins Pad oder woanders hin. Ich ahne schon, was du posten wirst, bitte in Zeile 72, weil es direkt dazu passt. 72, also wir haben hier ein offenes Werkzeug, was die Piraten in Bayern in einen Test gepackt haben und der Test ist noch laufend. Und da ist der Vorteil, dass diejenigen, die sich mit Diskutieren und Diskursen beschäftigt haben, das so weit in die Software eingebaut haben, dass dort kein Moderator notwendig ist, weil durch das System, also dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Moderatoren eingreifen, aber vom Prinzip her, das System erkennt, ob jemand dort positive Bewertungen hat, trollt oder ähnliches und dann ihn nach oben spült oder ihn nach unten spült. Das sieht, nachdem ich das einen ganzen Tag mir mal angeschaut habe, nicht schlecht aus. Ihr solltet einfach da mal reingehen und mit rumtesten. Dann ist uns eine Arbeit abgenommen, weil die haben sich direkt mit Diskurs beschäftigt. Und wir hätten dann ein Werkzeug, was sich irgendwo implementieren lässt. Es liegt auf Stuke 11, Piratenpartei Bayern. Und ich poste das in die Zeile 72. Schaut euch das mal bitte an und meldet euch dort an. Dieser Bitte kann ich mich nur extrem anschließen, weil es echt überhaupt keinen Spaß macht, so ein Tool zu testen, wenn da 5 Leute aktiv sind. Insofern sozusagen der Beitrag der Herzen. Reinhard. Ich wollte deinen Beitrag als diese Software als Zensursoftware deklarieren und abgelehnt. Punkt. Und mir abgelehnt. Welchen Beitrag? Da diese Software, die Diskussionsparty, die Blogger raus, diese Beiträge hochspült oder runterspült. Je nachdem, wer da gerade irgendwas einstellt, wenn dann Beiträge kommen. Was machst du eigentlich, wenn Beiträge kommen, die dem Moderator nicht passen oder nicht gefallen? Die kein Troll sind. Redest du gerade über Diskurs? Sekunde. Redest du gerade über Diskurs, Reinhard? Das, was der Cola gerade angesprochen hat? Ja, war die direkte Gegenrede. Okay, dann Cola, erklär bitte nochmal, wie die Selbstmoderation in Diskurs funktioniert. Der Moderator kann das hochstellen, runterstellen. Ich bin kein Admin dort, da müsst ihr die Admins fragen, wie das im Hintergrund aussieht. Und es ist nur so gemacht, dass es die Arbeit erleichtert, weil es in der IT Regeln gibt, nachdem man das erkennen kann, ohne dass ein Mensch eingreift. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen dann an jeder Stelle eingreifen, sich jemand zu Wort meldet und sagt, hallo, ich wurde hier irgendwie automatisch negativ bewertet oder ähnliches. Deswegen sagte ich, es ist ein Test. Geht rein und testet, und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr hinterher professionell drüber reden. Wer vorher drüber redet, ist ungefähr so, als ob ich sage, das schmeckt oder das schmeckt nicht und ich habe es noch nie gegessen. Wir mussten alle als Kind mal Lebertran trinken und dann wussten wir, ob es uns schmeckt oder nicht. Aber erst danach. Genau, ich glaube, da gibt es ja auch Voting-Möglichkeiten für Teilnehmer. Bitte meldet euch da an. Der Cola, der postet das jetzt bitte gleich in Zeile 72. Und dann haben wir heute Abend da, wie viel? 33 neue Tester, weil der Cola und ich haben ja einen Account. Und dann haben wir nochmal den Reinhard. Aber bitte erst angucken, bevor du was über das Tool. Gut, ich ziehe zurück, ich ziehe mir das Tool rein, obwohl ich das innerlich ablehne. Punkt. Lehn's mal noch nicht ab. Ich guck dir das erstmal an. So, weitere Wortmeldungen. Keine weiteren Wortmeldungen. Ich würde einen Vorschlag machen. Doch, wir haben eine weitere Wortmeldung. Jürgen. So ein bisschen ärgert mich jetzt, dass wir in eine Tool-Diskussion gehen, weil diese Diskussion haben wir alle schon einmal mehrfach gemacht. Es gab in Rheinland-Pfalz fast über ein Jahr lang haben wir Tool-Diskussion gemacht, wobei wir übrigens auch den Diskurs getestet haben. Deswegen wissen wir schon ungefähr, da ich weiß, wie es einigermaßen funktioniert. Bei uns hat sich herausgestellt, dass alles nicht genau passt. In Rheinland-Pfalz hat man mit ganz viel Mühe haben ganz viele Leute nächtelang ein neues Tool aus diesem Tool heraus entwickelt. Das Problem dieser Tools ist immer, die geringe Einstiegshürde ist meistens nicht vorhanden. Es machen meistens Leute, die genau wissen, was sie wollen, für die es dann auch ganz einfach ist. Und im Endeffekt machen dann nur noch zwei Hände voll Leute mit. Das kann auch keine Möglichkeit für ein Tool dann sein oder soll nicht gut sein für ein Tool. Das wollte ich jetzt einfach mal anfügen, obwohl es nicht dazu passt. Aber wir sind jetzt leider in eine Tool-Diskussion hier verfallen, was ich übrigens gar nicht so gut finde. Genau, deswegen wollte ich jetzt einen Vorschlag machen, aber ich habe noch eine Wortmeldung vom Lux. Genau, also ich will nicht auf die Tool-Diskussion, eigentlich gerade eben nicht. Trotzdem ein anderer Kommentar auf deine Aussage, und zwar die Sache, dass die neuen Tools, die erstellt werden, ja immer so hohe Einstiegshürden haben. Also, und da gäbe es nämlich wir wollen ja in der AG Meinungsfindungstool eigentlich gerade die Tools vernetzen und wollen eigentlich dafür sorgen, dass die ihre Daten untereinander austauschen können. Also das ist gerade das Experiment, das wir machen. Und dafür verbinden wir eben die Tools und haben sozusagen eine gemeinsame Datenbasis, auf die alle zugreifen können. Nur mal als Anmerkung. Das macht aber die Einstiegshürde für den Nutzer nicht kleiner. Mir ist es wichtig, wenn wir sowas machen, muss jeder, der neu in die Piratenpartei kommt, eigentlich relativ schnell mitmachen können, ohne großartig etwas zu verstehen. Ich mag aber, wo Cola das hingepostet hat, setze ich einen Link von dem Findeco runter, was in Rheinland-Pfalz entwickelt worden ist. Kann sich auch jeder gerne mal angucken. Entwickelt? Wird das Findeco noch entwickelt? Gibt es noch? Ja. Cool. So, und dann haben wir nochmal den Slash und dann würde ich gerne meinen Vorschlag machen. Ja, man sollte nicht den Trugschluss machen, nur weil man jetzt... Ja? Wer hat geirrt? Gut, passiert nicht mehr, ich mache weiter. Man sollte nicht den Trugschluss machen, dass nur weil da jetzt ein Diskussionssystem kompliziert war und eine große Einstiegshürde hatte, dass alle Diskussionssysteme, die jemals aus einem Kopf oder mehreren Köpfen entspringen, dieses große Problem haben. Man muss das als Problem an sich begreifen und natürlich, wenn man ein Diskussionssystem entwickelt, darauf achten, dass es maximal einfach sein. Das muss richtig intuitiv sein, dass man da reinrutscht, ohne dass man zuvor irgendwas lesen oder sich irgendein Erklärvideo anschauen muss. Das ist keine Frage. Und wie gesagt, wenn man dann ein Tool vor der Nase hat, was leider sehr weit davon entfernt ist von diesem Idealen, heißt es halt nur, dass das konkrete Tool schlecht ist, aber nicht die ganze Welt der Diskussionssysteme. So, ich würde jetzt etwas vorschlagen. Wir driften nämlich, habe ja darauf geachtet, dass möglichst viele Dinge eben nicht in die Tool-Diskussion abdriften. Wir driften aber im Moment gerade in die Tool-Diskussion ab. Wir sind anderthalb Stunden in dieser Diskussion, sind schon 2 Stunden in diesem Raum. Ich persönlich habe diese Diskussion als sehr effizientes Sammeln von Argumenten erlebt und von Punkten erlebt, über die man jetzt eigentlich mal schlafen sollte. Veranstalter, was hältst du davon? Ist der Veranstalter noch bei uns überhaupt? Sebastian? Entschuldigung, ich habe mir gerade was zu trinken geholt. Was ging's? Eine sehr vernünftige Sache. Ich habe gerade vorgeschlagen, wir haben hier in einer extremen Effizienz, wie wir sie selten im Mumble erlebt haben, ein Brainstorming gemacht und unglaublich viele wichtige Punkte aufgeschrieben. Die liegen schon fast gegliedert vor, die könnte man jetzt nochmal Revue passieren lassen. Das wäre eigentlich im Moment jetzt mal aus meiner Sicht ein sehr guter Punkt, den man jetzt mal setzen könnte. Ich würde vorschlagen, die moderierte Runde zu beenden an diesem Punkt und diese Dinge uns mal durch den Kopf gehen zu lassen. Ja, d'accord. Gibt es da eine Gegenrede? So, wenn da keine Gegenrede kommt, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Im Rahmen einer kleinen Ergebnissichtung dieses Pad jetzt auf Read-Only zu setzen und damit mal den Stand dieser Diskussion einzufrieren, gebe aber jedem gerne nochmal 5 Minuten Gelegenheit, hinter die Punkte, die ihm besonders wichtig sind oder die ganz, ganz besonders unmöglich sind und die man auf keinen Fall machen darf, nicht hinter Diskurs bitte, weil das haben noch viel zu wenig Leute gesehen, ein Plus oder ein Minus zu machen, um da nochmal ein kurzes Meinungsbild zu manchen Sachen zu erheben. Und dann bedanke ich mich bei all denen, die jetzt hier im Raum sind. 35 Leute haben anderthalb, knapp 2 Stunden diszipliniert diskutiert. Wir hatten einen Trollfaktor von irgendwie genau 0. Ich bin begeistert und wir haben ganz, ganz viel im Pad, um drüber nachzudenken. Monopol, darf ich kurz? Ja, mach doch einfach eine Wortmeldung. Du darfst aber auch einfach so. Nee, ich gebe dir kurz eine E-Mail-Adresse, falls ihr das cool wollt und mich nicht findet. Aber ich möchte nicht im Pad haben. Okay. Ja. Hätte auch so einen Hinweis, cooler Wortmeldung. Jupp. Ich werde das Pad, was heute entstanden ist, zur AG Demokratieforschung mitnehmen und dort versuchen, in die Tagesordnung schon frühzeitig mit einzubauen, weil meiner Meinung nach hier eine wesentliche Arbeit heute geleistet wurde. Und ich bitte Slash in das Meinungsfindungstool das auch mit rüberzunehmen. Ich werde den Montag wieder nutzen. Nee, Dienstag seid ihr jetzt dran. Die haben gewechselt. Die sind immer Dienstag dran. Also PolGF hat mich nur noch 1 Stunde. Danach verschwinde ich dann und würde allen anderen Piraten, die sich für das Thema interessieren, eventuell auch den Vorschlag machen. Nicht eventuell, sondern ich mache euch den Vorschlag. Geht in die beiden Gruppen und lasst euch da mit sehen, dass ihr da eventuell mit dran arbeitet. Ich glaube, wir sind in der Richtung auf dem richtigen Weg. Und Meinungsfindungstool arbeitet jetzt wirklich seit 3 Jahren. Ich habe mir mehrere Live-Mitschnitte dort angehört. Ist natürlich sehr aufwendig, aber sie sind alle da. MIT hat einen YouTube-Account. Es sind auch alle Protokolle da, so dass man, auch wenn man nicht damit gearbeitet hat, verfolgen kann, wie die Entwicklung da gewesen ist. Man kann sie natürlich nicht alle hören, dann sitzt man wahrscheinlich auch 3 Jahre. Das kann ich nur allen empfehlen, dass wir zu einer arbeitsfähigen Diskussionskultur kommen und sich recht viele Piraten daran beteiligt haben. Das scheint auch gerade so ein Thema zu sein, was uns allen auf der Seele liegt. Ich glaube, wir kommen da einen Schritt weiter und ich glaube, wir kommen dann, wenn das BIO so funktioniert, wie wir uns das alle wünschen, noch einen Schritt weiter, weil wenn diese Tools dann so zusammengeschaltet sind, dass sie für uns nutzbar sind und intuitiv nutzbar sind, dann sind solche alten Diskussionen gar nicht mehr notwendig, weil dann sind wir am Arbeiten. Und wenn ich den Auftragsstau sehe für den Bundesparteitag, was wir alles beschließen wollen, wird es auch langsam Zeit, dass wir da arbeitsfähig werden. Und wir sind Piraten. Wir haben alle unser Lieblingstool, aber wir sollten einen Pool haben, aus dem wir als Piraten zugreifen können. Der Mönch ist der Werbeblock. Es war ein Erlebnis und es war unfair, jetzt da hinten rein zu schnarchen, weil es einfach ein Zeichen für schlechte Diskussionskultur ist und das konnte ich mir jetzt nicht ersparen an dieser Stelle. Alle Leute, die jetzt ins Pad, in den Mumble-Chat tolle Links gepostet haben. Ich sehe da die Maisa, die hat einen Facebook-Link da reingepackt und einen Link zu Meinungsfindungstool und Cola, du hast die AG Demokratie da noch erwähnt. Bitte auch unten ins Pad, nicht irgendwo mitten in die gesammelten Argumente, sondern unten ins Pad bitte diese Links nochmal mit rein. Ihr habt noch genau eine Minute Zeit und dann mache ich das Pad zu und ich bedanke mich nochmal bei allen, die heute Abend so wunderbar hier in einer konstruktiven Art und Weise zusammengearbeitet haben. Ein klarer Beweis, es geht. Wir haben alle ganz, ganz viel mitgenommen und haben sicherlich jeder was einen Aspekt gelernt in dieser Diskussion, den wir so noch nicht gelernt hatten. Jedenfalls habe ich das auch aus den Diskussionsbeiträgen gehört. Wir haben einen hohen Grad von Eingehen auf den Vorredner gehabt. Wir haben einen geringen Grad von Wiederholung gehabt. Wir haben sehr kurze Wortbeiträge gehabt. Ich danke euch recht herzlich. Aufnahmen aus. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.